Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe, wehe über die Hirten Israels, die sich selbst weideten. Sollen nicht die Hirten die Schafe weiden? Die Milch aßt ihr und mit der Wolle kleidetet ihr euch und das Gemästete schlachtetet ihr, aber geweidet habt ihr die Schafe nicht. Die schwachen Tiere stärktet ihr nicht und das Kranke heilet ihr nicht und das Verwundete verbandet ihr nicht, das Versprengte holtet ihr nicht zurück und das Verirrte suchtet ihr nicht auf, sondern mit Härte regiertet ihr sie und mit Tyrannei. Und so zerstreuten sie sich, weil kein Hirte da war, und dienten allem Getier des Feldes zur Speise. Auf allen Bergen und auf allen hochragenden Hügeln irrten meine Schafe umher, über das ganze Land hin waren meine Schafe verstreut, aber niemand kümmerte sich um sie, niemand suchte sie auf. Darum, ihr Hirten, vernehmt das Wort Jahwes. So wahr ich lebe, ist der Spruch des Herrn Jahwe, wahrlich, weil meine Schafe zur Beute wurden und meine Schafe allem Getiere des Feldes zur Speise dienten, indem kein Hirte da war, und meine Hirten sich nicht um meine Schafe kümmerten, denn die Hirten weideten sich selbst, aber meine Schafe weideten sie nicht, darum, ihr Hirten, vernehmt das Wort Jahwes. So spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich will an die Hirten und will meine Schafe von ihrer Hand verlangen und will ihrem Schafehüten ein Ende machen, und die Hirten sollen sich nicht mehr selbst weiden, sondern ich will ihnen meine Schafe aus dem Munde reißen, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise dienen sollen. Denn so spricht der Herr Jahwe, fürwahr, da bin ich selbst, um meine Schafe aufzusuchen und mich ihrer anzunehmen. Wie sich ein Hirt seiner Herde annimmt an dem Tage, wo er sich inmitten seiner zerstreuten Schafe befindet, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen den Orten erretten, wohin sie am Tage der Bewölkung und des Wolkendunkels zerstreut wurden. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und in ihr Land bringen und werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Rinnsalen und in allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Trift sein, daselbst werden sie lagern auf schöner Trift und werden fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst werde meine Schafe weiden und ich werde sie lagern lassen, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Das Verirrte werde ich aufsuchen und das Versprengte werde ich zurückholen, das Verwundete verbinden und das Kranke stärken, aber das Fette und Kräftige werde ich hüten, ich werde es weiden, wie es sein muss. Ihr aber, meine Schafe, so spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich will richten zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und Böcken. Ist euch nicht genug, die beste Weide abzuweiden, dass ihr, was von euren Weiden übrig bleibt, mit den Füßen zerstampft? Nicht genug, das klare Wasser zu trinken, dass ihr das übrig gebliebene mit euren Füßen aufwühlt? Und so müssen meine Schafe abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen aufgewühlt habt. Darum spricht der Herr Jahwe also zu euch, fürwahr, da bin ich selbst, um zwischen den fetten Schafen und den mageren Schafen zu richten. Weil ihr alle schwachen Tiere mit Seite und Schulter wegdrängtet und mit den Hörnern stießt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich nun meinen Schafen helfen, dass sie nicht mehr zur Beute werden sollen, und will richten zwischen den einzelnen Schafen. Und ich werde einen einzigen Hirten über sie bestellen, der wird sie weiden, nämlich meine Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, Jahwe, will ihr Gott sein, und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein, ich, Jahwe, habe es geredet. Und ich werde einen Friedensbund mit ihnen schließen und werde die reißenden Tiere aus dem Lande wegschaffen, dass sie ruhig in der Wüste wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und ich werde sie und was rings in meinen Hügel ist, zu Segensträgern machen und werde den Gussregen zu seiner Zeit hinabsenden, das sollen segenspendende Güsse sein. Und die Bäume auf dem Felde werden ihre Frucht geben, und das Land wird seinen Ertrag geben, und sie werden sicher auf ihrem Boden wohnen und werden erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und sie aus der Gewalt derer errette, die sie knechteten. Und sie sollen fortan nicht mehr eine Beute für die Völker sein, noch soll das Getier des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Und ich werde ihnen eine wohlbestellte Pflanzung erstehen lassen, und es soll fortan niemanden mehr im Lande geben, der vom Hunger dahingerafft würde, und den Hohn der Völker werden sie nicht länger zu ertragen haben. Und sie sollen erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott, mit ihnen bin, und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Ihr aber seid meine Schafe, Die Schafe meiner Weide seid ihr, ich bin euer Gott. Ist der Spruch des Herrn Jahwe.